Französisch hab ich nie gelernt, die Schule war weit entfernt. Bin nur ein schlichter deutscher Christ, der seinen Blechnapf isst. Ich glaub, dass unsere Tölpel sie besser verstehen. Doch fürchte ich ein wenig, das wird nie geschehen. Französisch hab ich nie gelernt, die Schule war weit entfernt. Bin nur ein